Zuckerbrot und Peitsche. Nun senkt sich auf die Fluren nieder der süße Kitsch mit Zuckerei. Nun kommen alle, alle wieder, das Schubertlied, die Holzschalmei. Sie wollen sich mit Kunst betäuben, sie wollen nur noch Märchen sehen. Sie wollen ihre Welt zerstäuben und neben der Epoche gehen. Das Bürgertum erliegt der Wucht. Flucht, Flucht, Flucht. So dichte Dichter vom Atlantik, von Rittern und von Liebesnacht, heerblaue Blume der Romantik, erlöste ihr die Brünne sacht. Wie ihr euch durch Musik entblößtet, in eurer Kunst ist keine Faust. So habt ihr euch noch stets getröstet, wenn über euch die Peitsche saust. Aus Not und militärischer Zucht, Flucht, Flucht, Flucht. Es hilft euch nichts, geht ihr zugrunde, man braucht euch nicht, kein Platz bleibt leer. Ihr winselt wie die feigen Hunde. Schiebt ab, euch gibt es gar nicht mehr. Das ist Neudeutschlands grüne Frucht. Flucht, Flucht, Flucht!